habe einen kurzen Einleitungstext formuliert. Im Wesentlichen werden eben Horst Pankow und Jochen Bruhn diese Diskussion bestreiten. Ich bin leider sehr erkältet, also wenn ich zwischendurch irgendwie einfach umfalle oder weggehe, kündige ich schon mal an, dass das keine weiteren Gründe hat. Wenn die Frage nach dem Begriff des Kommunismus gestellt wird, so wie heute Abend, so bedeutet das keineswegs, hier würde ein Wort mit Inhalt aufgefüllt oder gar eine konkrete Utopie der freien Assoziation entwickelt. Die Frage nach dem Begriff des Kommunismus ist aus meiner Sicht die nach seinem Zeitkern, also die nach dem derzeitigen Zustand des Begriffs, im besten Falle die Selbstverständigung darauf, was dieser Zeitkern in der ML-Rhetorik könnte man auch sagen, der Hauptwiderspruch sei. Das jedoch lässt sich kritisch-materialistisch nur historisch beschreiben, während der ML im Politbüro zu entscheiden meinte. Deswegen die Rede vom Zeitkern, der auf die Geschichtlichkeit verweist und nicht vom Hauptwiderspruch, der meint, den Gang der Geschichte zu beschließen. Gemeinsam, und ich glaube, das ist, was dann doch wiederum zentral ist, haben beide Begriffe, dass sie auf einen Kern, auf etwas Zentrales verweisen und darauf, dass dieses auch erkennbar sei. Der 11. September war, ob nun Zäsur oder nicht, jedenfalls ein Kristallisationspunkt für jede kritische oder revolutionstheoretische Operation. Ich denke, dass im Laufe des Kongresses deutlich geworden ist, dass es tatsächlich eine erneute Debatte um das Verhältnis von Theorie, Kritik und Praxis gibt. Und das betrifft nicht nur das Auseinanderfallen dessen, was der Kommunismus, also was der Begriff des Kommunismus unter Umständen vor dem 11.9. war und was er danach sein mag, sondern es betrifft auch das Verhältnis zum Fundus materialistischer Theorie. Ich will ein sehr viel konkreteres Beispiel nehmen, nämlich das den gestrigen Tag. Auf der einen Seite diese Demonstration, die wir veranstaltet haben, ein existenzialistischer Akt, könnte man sagen, mit dem wir eigentlich nichts weiter demonstriert haben als unsere Ohnmacht. Und ich glaube auch, dass dem so ist, also das, da kein Zweifel dran zu lassen. Auf der anderen Seite die Debatte Scheidt-Enderwitz. Wo ich denke, dass da tatsächlich zwei Zeitkerne aufeinandergeprallt sind. Unterschiedlich begriffene Notwendigkeiten, um es mal neutral auszudrücken, wie ich dazu stehe, denke ich, ergibt sich auch. Aber genau dieses Verhältnis hat sich nach dem 11.9. ja in irgendeiner Form zumindest so geändert, dass zumindest wieder darüber geredet wird. Und wenn es jetzt um den Kommunismus geht, geht es zum einen auch historisch darum, wie der Kommunismus sich bei Jochen dann auch, wie der Kommunismus als Bewegung sich zum Beispiel zur Kriegsfrage gestellt hat und welches Problem die Politik, also die Anpassung an die realen Verhältnisse, der Opportunismus dabei auch gespielt hat. Horst Pankow wird in seinen das sagen zum Verhältnis von Antizionismus, Kommunismus und Zionismus. Einfach ausgehend auch von dem Gedanken, den ich für heute wieder sehr aktuell halte, nämlich, dass der Antizionismus ja einst mal als Universalismus aufgetreten ist, als Behauptung, es könne eine Welt ohne Antisemitismus geben, in der ein Staat Israel nicht überflüssig ist. Wie dieser sich gewandelt hat zum reinen Begriff des Antisemitismus, darum wird es bei Horst Pankow gehen und jetzt übergebe ich an Jochen.